sentir unser Herzen öffnen wir gleich des Jahres Tempelstüren, gleich des Jahres Tempelstüren, unsere Herzen öffnen wir, unsere Herzen öffnen, öffnen wir. Thank you.